Quantum quaturdecim, similitudo, similis, simile, ähnlich, similitudo. Similitudinis, feminin, die Ähnlichkeit, dissimilis, dissimile, unähnlich, par, paris, par mit langem A, paris, paris mit kurzem A. Gleich. Dispar, impar, ungleich, verschieden. Comparare, das lange A nur am Ende. Zusammenstellen, vergleichen. Comparatio, comparationis, Vergleich, conferre, confero, confero, contuli, collatum. Confere, confero, contuli, collatum, vergleichen, to confer. Aequus, aequo, aequum, gleich, aequalis, aequale, gleich, gleichartig, aequitas, aequitatis, feminin, die Gleichheit, adäquare, gleichkommen, gleichmachen, amicum, adäquare, amicum adäquare. Dem Freunde gleich tun. Instar, neutrum, indeklinierbar, mit Genitiv, gleich an, gleichartig, gleich wie. Instar, neutral. Gleich der. Talis, qualis. So beschaffen, wie beschaffen. Vergleiche auch Tantum und Quantum. Konsentiere. Übereinstimmen. Kongruri. Konkurrenz. Kongruri. Kongruri. Zusammentreffen, übereinstimmen, bei Dingen. Zusammenpassen. Diversus, diverse, diversum. Verschieden, diverse. Diversitas, diversitatis, feminin. Die Verschiedenheit. Varius, varia, varium. Verschieden, bunt. Variant. Varietas, varietatis. Varietas, varietatis. Die Mannigfaltigkeit, die Verschiedenheit. Variare, verschieden sein. Variieren, variare. Variatio, variationis, feminin. Die Verschiedenheit, die Abweichung. Differe, differe. Distuli, dilatum. Dilatum. Sich unterscheiden. Differentia, differentia. Unterschied. Der Unterschied. The difference. Discernere. Scheiden, unterscheiden. Discrimen. Discriminis. Neutrum. Der Unterschied. Distinguere, distinguo, distinxi, distinctum. Langes I nur bei distinxi und distinctum. Unterscheiden, sondern, also absondern. Ne? Distinctus, distincta. Distinctum. Mannigfaltig unterschieden. Unterschiedlich, oder? Ja, unterschieden. Alius, alia, aliot. Ein anderer. Aliter. Anders, in anderer Weise.